Hier ist NDR3 mit dem Schulfunk. Wir setzen unser Programm fort mit einer Sendung der Reihe Natur und Technik. Unser Thema, die Alchemie, die Kunst, Gold zu machen. Was Alchemie ist, oder besser, was sie war, was ein Alchemist tat und was er über die Welt der Stoffe dachte, das wollen wir in dieser Sendung einmal zu zeigen versuchen. Dazu müssen wir aber einen weiten Sprung durch die Zeit machen, zurück bis in das Jahr 1550. Als Schauplatz wählen wir einen kleinen deutschen Fürstenhof. Einen jener Höfe, an denen der Fürst mit unumschränkter Macht herrschte. Wenn auch nicht immer mit uneingeschränkten Geldmitteln, wie wir gleich hören werden. Also, ein kleiner Fürstenhof im Herbst des Jahres 1550. An einem regnerischen Abend empfing der Fürst einen Gast, den er schon lange und ungeduldig erwartet hatte. Den er aber erst ansprach, nachdem er alle Diener mit einer Handbewegung aus dem Saal gewiesen hatte. Hogeißer? Ja, euer Gnaden. Näher, mein Ohr ist nicht mehr gut. Noch näher. Ihr seid der Dr. Hogeißer, den ich habe rufen lassen. Der bin ich. Und ihr versteht euch wirklich auf die Kunst Alchemia? Ich nenne mich nicht zu Unrecht Adept, euer Gnaden. Einer, der die wahre Kunst erlangt. Ich habe erstaunliche Dinge über eure Fertigkeiten gehört. Ich habe euch aber nicht geholt, damit ihr das Mittel findet, das ewige Jugend verspricht. Oder über das Wachsen der Metalle philosophiert und was der alchemischen Spielereien sonst noch sein mögen. Kommt her. Ihr wisst, was ihr hier sollt. Dass ihr mir Gold machen sollt. In meinen Briefen habe ich nur Andeutungen gemacht. Ich habe schon recht verstanden, euer Gnaden. Sehr schön. Die Pest war hier im vorigen Jahr. Sie hat mir 6 Dörfer auf den Friedhof gebracht. Damit ist der Hagel ins Korn gegangen und der Kaiser verlangt seine Schuld und Soldaten noch obendrein. Meine Truhen sind leer und ihr sollt mir helfen, sie wieder zu füllen. Könnt ihr mir wirklich Gold machen? Das rote Werk ist überaus schwierig und nur mit größten Mühen zu erlangen. Es ziehen viele Betrüger durch die Lande, schlaue Studenten und missratene Mönchlein. Enttäuscht mein Vertrauen nicht, Herr Doktor. Ich bin Adept seit meinem 40. Jahr, euer Gnaden. Gut, gut, gut. Ich habe euch eine Gesindeküche herrichten lassen. Sie wird nicht mehr benutzt als Laboratorium im Keller. Mit allen Gerätschaften, die ihr mir in den Briefen angesagt habt. Wo ist euer Gehilfe? Er ist mir mit 56 Dukaten und einem neuen warmen Mantel davongelaufen. Er meinte wohl, nun sei er selbst Adept. Das ist kein Unglück. Ich habe einen jungen Reitknecht. Leonhard heißt er. Der kann euch zur Hand gehen. Nun, geht. Öffnet die Tore zu den Schatzkammern, die in eurem Hirn verborgen sind. Es ist allein des Herrn Wille, euer Gnaden, wenn das rote Werk gelingt. Na schön. Das rote Werk. Das war ein alchemistischer Ausdruck für die Umwandlung unedler Metalle in das edelste aller Metalle, in Gold. Bei dieser Arbeit also sollte der junge Leonhard dem Alchemisten helfen. Natürlich dachte der Dr. Hogeißer nicht im Traum daran, das Geheimnis preiszugeben, wie man Gold machte. Doch in die Anfangsgründe der Kunst Alchemie wollte er seinen neuen Gehilfen schon einweisen. Denn Leonhard zeigte sich tief beeindruckt von den Kolben, Öfen, Zangen und Stößeln, die er da im Kellergewölbe sah. Jetzt machst du ein kräftiges Feuer im Kerotakis. Wir müssen das Quecksilber reinigen, das ich mitgebracht habe. Wo soll ich Feuer machen? Im Kerotakis. So nennt der Alchemist den Ofen da. Nimm Buchenholz, los, los, los. Kerotakis. Ist das so richtig? Ja, das ist ein alter Name. Ist die Kunst alt, die ihr hier macht? So alt wie die Welt, du Bauernschädel. Ist arg neugierig, ja? Ja, gib's nur zu. Es ist alles sehr wunderbar hier. Ja, dann sollst du auch erfahren, wer der erste Alchemist war. Der 3-mal größte Hermes. Wenn du klotzt nicht so. Hör. Als der große Alexander das Land Ägypten eroberte, das uralte Land Ägypten, Da fand er in der ungeheuren Pyramide von Gizeh eine Grabkammer. Und in der lag der Leichnam des Hermes Trismegistos. Das bedeutet der dreimal größte Hermes. Der Leichnam des Hermes Trismegistos aber hielt in den Händen eine Tafel aus Smaragd mit einer Schrift darauf. Das ist die weltberühmte Fabula Smaragdina. Aus Edelstein? Ja, ich sagte doch, aus purem edlem Smaragd. Die ersten Sätze auf dieser Tafel gehen so. Es ist wahr, ohne Zweifel und gewiss. Das Untere ist gleich dem Oberen und das Obere ist gleich dem Unteren. So vollenden die Wunder des einen. Und wie alle Dinge aus dem einen gekommen sind, so werden auch alle Dinge vermöge Angleichung aus dem einen geboren. Sein Vater ist die Sonne, seine Mutter der Mond. Das verstehe ich alles nicht. Ja, das glaube ich wohl, du Bauernschädel. Die wenigsten Menschen auf der Erde verstehen das Geheimnis. Aber wer es versteht, der kann das rote Werk vollenden. Denn die Smaragdtafel sagt, wie man Gold machen kann. Das Feuer, es erlischt ja. Los, los. Und dann wiegst du mir ab 9 Pfund Salmiak und 3 Pfund Zinnober. Ich zeig dir die Gefäße und die Zeichen drauf. Es ist völlig klar, dass es in diesen Tagen unter den Bediensteten des Fürsten nur ein Gesprächsthema gab. Der alte Alchemist. Er sieht aus wie ein alter Zauberer. Das ist ein Betrüger, wie alle von seiner Sorte. Da hilft auch der weiße Bart nichts. Der Leonard sagt, dass er sehr viel weiß und dass er auch fromm ist. Ich kannte mal einen. Die sind alle gleich. Der Gestank von Kohle, von Mist und Gift und Harn. Das macht diesen Leuten ein süßeres Vergnügen als Honig. Meine Mutter hatte auch ein Rezept fürs Goldmachen. Man muss Messing und Ziegenmilch dazu nehmen und 9 lebendige Molche. Deine Mutter war ein armes, abergläubisches Weib. Das war sie, deine Mutter. Sie wusste es eben nicht besser. Aber diese Alchemisten sind studierte Leute. Und trotzdem bringen sie ihr Erbe durch und machen es zu Rauch und Asche. Ich habe mal einen gekannt. Die sind alle gleich. Und zuletzt, da sind sie alt und zerlumpt und ausgehungert. Und durch den vielen Gebrauch von Quecksilber sind sie obendrein auch noch gelähmt. Es gibt aber auch welche, die sind reich geworden. Naja, so ungeheuer reich, dass sie ihre Seele verkaufen würden um 3 Kreuzer. Meist sind sie so arm, dass sie zu Falschmünzern werden und zu Betrügern. Und während man so über den Doktor sprach, ließ der Salmiak und Zinnober im Ofen brodeln und brachte seinem Schüler weiteres alchemisches Wissen bei. Kennst du die Metalle? Ja. Und welche? Das Kupfer kenne ich und das Eisen. Und dann natürlich das Gold und Silber. Ja, das ist aber noch nicht alles, du Bauernschädel. Dann ist da noch das Quecksilber, das Zinn und das Blei. 7 Metalle. 7, weil es auch 7 Planeten gibt. Und was haben die Metalle mit den Planeten zu tun? Die Metalle wachsen unter der Erde, unter dem Einfluss der Planeten. Sei still und pass auf. So ist das doch der Planet des Kriegsgottes. Das ist der Mars. Der lässt das Eisen wachsen. Der Planet, der dem schnellen Götterboten Merkur zugehört, der bildet das flüssige und bewegliche Quecksilber. Jupiter bringt das Zinn hervor, die Venus macht das Kupfer und Saturn das Blei. Aber zum Mond, der so mild scheint, zu dem gehört das mild schimmernde Silber. Und schließlich ist da die Sonne. Das Gold. Ja, das Gold. Der König. Der König der Metalle. Goldglanz und Sonnenglanz sind eins. Und dann erklärte der Adept, wieso man überhaupt Metalle verwandeln könne. Im Grunde nämlich, so sagte er, gibt es nur 2 Urstoffe, 2 Prinzipien. Das eine ist das Prinzip des Feurigen, das andere ist das Prinzip des Feuchten. Beide dieser Urstoffe sind aber außerordentlich selten. In höchster Reinheit und in der richtigen Mischung ergeben sie zusammen Gold. Wenn aber Fehler in der Reinheit vorliegen und wenn die rechte Mischung nicht getroffen ist, dann entstehen die anderen Metalle. Deshalb lässt sich jedes Metall in Gold verwandeln. Man muss das unedle Metall nur dazu bringen, dass es die rechte Mischung von feurig und feucht annimmt und die allerhöchste Stufe der Reinheit erreicht. Dann kann es erlöst werden. Erlöst werden? Heißt es so? Es heißt nicht nur so. Denn so wie Christus die Menschen erlöst hat, so muss das gemeine Metall erlöst werden. Zu seiner höchsten Existenzform. Im Metall Gold. Und wer tut das? Die Erlösung? Das tut der Stein der Weisen. Er allein kann aus unedlem Metall das Edelste machen. Den König der Metalle. Da war es ausgesprochen. Das Zauberwort der Alchemie. Der Stein der Weisen. Doch als Leonhard mehr darüber hören wollte, wurde der alte Alchemist schweigsam. Mehr sollte der Reitknecht nicht erfahren. Diese Stufe der Weisheit blieb dem Fürsten vorbehalten, der den Alchemisten ein paar Tage später am Abend aufsuchte. Wie weit ist das Werk? Das Feuer wird stärker gemacht, Euer Gnaden, von Tag zu Tag. Wo? Im Atanua, im Ofen, da. Hier brennen also in diesem Kolben. Ja. Hier tut es sich also, die Umwandlung. Es ist noch nicht die große Umwandlung, Euer Gnaden. Noch nicht? Warum nicht? Dies wird der Stein der Weisen, das Elixier. Mit seiner Hilfe soll die Umwandlung geschehen. Das Elixier. Es braucht lange. Es muss viele Stufen durchlaufen. Aber es wird doch gelingen, Hohgeißer. Es wird doch gelingen, ja? Der Stein der Weisen spricht. Ich bin das große Elixier. Ich bin die rote Tinktur, der rote Löwe, die Quintessenz. Und lange dauert die Läuterung, bis ich den unreinen Stoff erlöse und mich dabei verzehre. So spricht das Elixier, Euer Gnaden. Und wie sieht sie aus, die Tinktur, wenn der Kolben aus Glas wäre? Erst ist sie fest und enthält alle Stärke in sich. Dann wird sie smaragdgrün und heißt fliegender Adler. Danach wird sie rot und nennt sich das Feuer der vier Elemente. Erst ganz am Schluss wird sie schneeweiß und kristallklar. Dies ist dann die Milch der Jungfrau oder auch der Schwefel der Philosophen. Und dann? Was dann? Dann erst kann das rote Werk vollbracht werden. Aus dem Merkurius. Aus Quecksilber wird Gold. Hohgeißer, ihr sollt fürstlich belohnt werden. Sagt eurem roten Löwen da im Kolben, er soll sich beeilen. Noch 3 Monate musste das Elixier, der Stein der Weisen, im Kolben brodeln. Und ganz genau nach Vorschrift ließ der Alchemist das Feuer im Ofen mal stärker, dann wieder schwächer werden. Einmal musste das Feuerholz Bucher sein, dann wieder Eiche. Alles genau nach einem alten Rezept, das ängstlich geheim gehalten wurde. Und dann war es endlich soweit. Das Elixier war fertig. Es konnte jetzt ein unedles Metall erlösen. Da Gold schwer ist und auch Quecksilber zu den schweren Metallen gehört, nahm der Alchemist zur Umwandlung Quecksilber. Merkurius. Reich mir den Kolben mit dem Merkurius. Hier. Yeah. Und nun verlass mich. Ich darf nicht dabei sein? Nein. Was jetzt kommt, das ist allein meine Sache. Das rote Werk duldet keine Zuschauer, Bauernschädel. Die Tür fiel ins Schloss. Der Alchemist schloss sie sorgfältig ab. Dann nahm er ein wenig erkaltete Substanz aus dem Kolben, Elixiersubstanz, zerstieß sie im Mörser und zerrieb sie zu einem feinen rötlichen Pulver. Ein Teil Elixier auf 100.000 Teile Merkurius. Das ist mehr als genug. Denn das war eine wichtige Eigenschaft des Steins der Weisen. Er wirkte noch in ungeheuer großen Verdünnungen. Hier also sollte ein Teil des geheimnisvollen Pulvers, 100.000 Teile Quecksilber, in Gold verwandeln. Der Alchemist nahm eine winzige Prise des Pulvers aus dem Mörser, streute sie auf das Quecksilber und tat das Ganze in einem gläsernen Kolben in den Ofen. Dann kniete er nieder zu einem langen Gebet. 3 Tage und 3 Nächte fastete er und schlief nur wenige Stunden, eingeschlossen in sein Kellergewölbe, in dem das rote Werk sich vollendete. Dann ließ er den Fürsten rufen. Ist es soweit? Es ist soweit, euer Gnaden. Ich hole nun den Kolben aus dem Ofen. Aber das ist doch Quecksilber. Man muss es abgießen. Am Boden sammelt sich das Gold, am Boden. Wo? Ich sehe nur grauen Dreck. Wo ist euer Gold? Was ist das? Gold ist das nicht, Herr Doktor. Die Mischung muss nicht vollkommen genug gewesen sein. Ist das eure Kunst? Das Elixier muss einen Fehler gehabt haben. Vielleicht war es nicht rein genug. Ist das eure ganze Kunst? Es muss ein giftiger Staub in der Luft gewesen sein. Der hat das Elixier getötet. 4 Monate habt ihr gefressen und gesoffen auf meine Kosten. Und nun bietet ihr mir diesen grauen Dreck als Gold an. Es ist kein Gold, euer Gnaden. Das Werk ist misslungen. Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Wache! Und hat mich betrogen! Dieser Kerl hat es gewagt, mich zu betrügen! Wache! Und so kam es, dass der alte Alchemist in den Kerker des Schlosses geworfen wurde, in ein lichtloses Loch, nur mit einem Napf Wasser und einem Kantenbrot jeden Tag. Und er hätte wohl bis an sein Ende dort bleiben müssen, wenn sich nicht ein paar Wochen später ein glänzender Besucher am Fürstenhof eingefunden hätte. Habt ihr ihn gesehen? Ich bin selbst dabei gestanden, als seine fürstliche Gnaden ihn empfangen haben. In einer 4-spännigen Staatskarosse ist er in den Hof eingefahren und seine Diener haben scharlachrote Röcke mit goldenen Tressen. Und wie heißt dieser fabelhafte Mensch? Ronaldo de Cremona. De Cremona. Und der kann aber nun wirklich Gold machen, oder? Natürlich kann er's. Er hat beim Kaiser in Wien Gold gemacht. Das ist verbürgt. Und jede Nacht schließt er sich mit seinem Schmelztiegel ein. Damit ihm niemand hinter seine Schliche kommt. Beim Kaiser hat er Gold gemacht. Du hast es doch gehört. Ach, was habe ich nicht alles schon gehört in meinem Leben. Er will auch hier bei uns Gold machen. Zu einem Herrn wird's schon gelingen. Na ja, weil er seine Zuschauer besser besoffen reden kann als der Alte im Kerker. Nun haben wir sogar einen Erzbetrüger mit Staatskarosse und Dienerschaft. Aber diesem Ronaldo de Cremona ging wirklich der Ruf voraus, er könne Gold machen. Und er habe das auch schon oft genug bewiesen. Diesen Beweis wollte er auch hier liefern. Und zwar schon einen Tag nach seinem protzigen Auftritt am Hof des Fürsten. Dazu gab er den Auftrag, 7 Pfund Quecksilber zu besorgen. Von seinen Dienern ließ er in einem großen Raum einen Windofen aufbauen und die nötigen Geräte und Kolben herbeischaffen. Und dann war es soweit. Die Türen öffneten sich und der Fürst mit seiner Familie und mit hohen Hofbeamten und Offizieren trat ein. Denn im Gegensatz zu dem alten Alchemisten scheute sich dieser überhaupt nicht, die Verwandlung von Quecksilber in Gold vor einem großen Publikum vorzunehmen. Ich scheue nicht den Zuschauer, pflegte er zu sagen. Jeder darf alles sehen. Das Geheimnis liegt allein in der Kraft des Elixiers, das ich in einem Beutel auf meinem Herzen trage. Nachdem alle auf Stühlen und Sesseln Platz genommen hatten, begann die Vorstellung. Ich habe vor einer halben Stunde 7 Pfund Quecksilber in eine gläserne Bouteille gegossen und dort in die Sandkapelle meines Windofens gestellt. 7 Pfund Mercurius. Wir sehen alle, dass der Mercurius bereits zu rauchen beginnt. Ich wiege derenthalben nun ein Quintlein dieses Pulvers ab. Was ist das? Hochedler Fürst, dies ist ein winziges Stücklein des Elixiers, des Steins der Weisen. Ah ja, weiter. Dies soll die Umwandlung bewirken. So, nun ist's abgewogen. Wie viel? Den 60. Teil eines Grans, hochedler Fürst. Gut, weiter. Ich schütte das Elixier nun in den Kolben mit dem Mercurius. Die Transmutation vollzieht sich, Damen und Herren. Nur muss der Mercurius umgerührt werden und dazu nehme ich diesen Stößel. Es geht schnell. Die Kraft des Elixiers tut's. Und jetzt das restliche Quecksilber abgegossen. Wollen euer Gnaden nun in den Kolben schauen? Gold. Tatsächlich. Gold. Goldkörner! Der König der Metalle, euer Gnaden. Er hat tatsächlich Gold gemacht. Bravo! Dies, Damen und Herren, ist die höchste Kunst der Alchemie. Hier glitzert und glänzt es. Euer Gnaden, ein Wort nur! Was soll das denn sein? Leonhard, werft ihn hinaus, den Flügel! Euer Gnaden, ein Wort nur! Man hat euch betrogen! Schnell, was gibt's? Ich hab am Fenster gestanden, euer Gnaden. Heimlich. Ich hab's gesehen. Er hat Goldkörner in den Stößel gefüllt und die dann verschlossen. Mit Wachs. Er hat vorher das Gold in den Stößel getan. Ein armer, wahnsinniger, hochedler Fürst. Den Stößel. Gib den Stößel. Er ist noch zu heiß. Ja, damit. Hohl. Der Stößel ist innen hohl. Das war kein feines Stück, Herr aus Cremona. Aber ihr werdet's nicht mehr lange bereuen müssen. Hier drin ist er, euer Gnaden. Hohgeißer! Hohgeißer! Was ist das für ein Hämmern und Sägen den ganzen Tag? Mein Kopf tut weh. Ich lasse einen Galgen aufrichten für einen, der Gold machen wollte und der doch nur einen Stößel hatte, der innen hohl war und mit Goldkörnern gefüllt. Aber weil es ein so vornehmer Betrüger ist, lasse ich den Galgen mit Goldblättchen beschlagen. Nicht wahr, Herr Doktor? Für einen Goldmacher ist das doch gerade das richtige Gerüst. Warum erzählt ihr mir das? Ich glaube nicht, dass ihr mich betrügen wolltet. Vielleicht lag es ja wirklich am unreinen Elixier. Ihr sollt weiterarbeiten für mich, Herr Doktor. Ich habe jetzt Erfahrungen mit Betrügern. Ihr gehört gewiss nicht zu der Zunft. Nimm ihm die Ketten ab, er soll gut gepflegt werden. Doch der goldene Galgen, das war Warnung genug für jeden, der meinte, Gold machen zu können. Ob im guten Glauben oder eben mit Tricks. Und so kam es, dass der alte Alchemist noch in der Nacht nach seiner Freilassung floh. Alle seine kostbaren Geräte ließ er zurück. Auch wenn er kein Betrüger war, der Alte, er wird elend enden. Er wird niemals Gold machen. Und auch das ewige Leben wird er nicht bekommen durch seine Kunst. Ich sagte euch ja schon, zuletzt sind sie alt und zerlumpt, die Alchemisten. Und obendrein sind sie noch gelähmt von all dem Quecksilber, mit dem sie hantieren. Sie enden alle elend. Glaubt's mir. Das war eine Sendung der Reihe Natur und Technik. Und damit ist unser Schulfunkprogramm für heute beendet.